Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier nochmal den Vortrag von der Gretchenfrage zurück zu Michel Skala halten kann. Der ist zum ersten Mal gehalten worden am 6. November auf der Konferenz auf einer Skala von 1 bis 10, wie scheiße ist Deutschland, in Bremen. Genau, das ist ungefähr eigentlich im Grunde der gleiche Vortrag. Also wer den schon mal im Netz oder so gehört hat oder bei der Konferenz da war, hoffentlich langweilt sich dann heute nicht. Also, ich fange dann einfach gleich an. Mein Vortrag hat 5 Teile. Nach einer kurzen Einleitung gibt es erstens eine Vorbemerkung und dann werde ich einsteigen auf die Debatte um die Frage, wie normal ist Deutschland. Insofern ist es nicht ganz richtig, dass ich heute Abend über die Frage, wie normal ist Deutschland, selber versuche, die zu beantworten oder über die selber auf die selber näher eingehen werde, sondern mir geht es eher darum zu zeigen, warum diese Frage an sich schon falsch gestellt ist. Das werde ich versuchen zu zeigen anhand eines Vergleiches zweier Studien von Wolfgang Port und Adorno. Im 4. Teil dann werde ich kurz einen Sprung machen einem Ereignis, das typisch ist für Postnarzissmus, um dann im 5. Schritt nochmal auf die Debatte, in der es um die Frage, wie normal ist Deutschland, geht, zurückkommen. Gut, wenn ich zu schnell werde, was ich oft tue, dann sagt bitte Bescheid. Von der Gretchenfrage zurück zur Michel-Skala oder warum der Streit zwischen Antideutschen und Antinationalen um die Normalität des deutschen Nationalismus ein Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung ist. Die deutschen Linksradikalen und die anderen Deutschen hatten rund um die Einheitsfeierlichkeiten in den Jahren 2009 und 2010 ein gemeinsames Thema, nämlich die Frage, wie normal ist Deutschland? Den Tag der deutschen Einheit 2010 kommentierte der Deutschlandfunk mit der Bemerkung, der Freudentaumel halte sich zwar in Grenzen, dennoch aber habe man sehr wohl einen Erfolg zu feiern. Eine deutsch-deutsche Normalität, wie sie noch vor 21 Jahren nicht auszudenken gewesen wäre. Und daher wäre es legitim und auch zeitgemäß, dass der Bundespräsident am Tag der deutschen Einheit nicht allein das Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschen thematisiert, sondern zudem das Nebeneinander der Religionen sowie eine Stärkung des Zusammenhalts mit Zuwanderern und Behinderten angemahnt habe. Dies sei der diesjährige Grund zum Feiern. Die deutsche Einheit ist selbstverständlich geworden. Soweit der Deutschlandfunk. Die offiziellen Feierlichkeiten zum 3.10.2010 richtete Bremen aus. Die linken Gegenveranstaltungen begannen mit einer Podiumsdiskussion am 2.10., organisiert von Top Berlin und der Basisgruppe Antifaschismus Bremen, die munter folgendermaßen angekündigt wurde. Zitat: Das antinationale Wochenende in Bremen beginnt mit einem Diskussionsabend zur Gretchenfrage. Nee, das ist jetzt kein Zitat. Entschuldigung. Das antinationale Wochenende in Bremen beginnt mit einem Diskussionsabend, und zwar heißt es, Zitat, wie normal ist Deutschland, so wird diese Veranstaltung angekündigt, mit Thomas Ebermann, Ted Geier, ums Ganze und weiteren illustren Gästen. Illustre war das Ganze weniger, um eine Gretchenfrage handelte es sich schon eher. Also eben nicht um eine Frage, sondern um das Einfordern eines Bekenntnisses, wie eben Gretchen von Heinrich Faust. Zitat, Gretchen, versprich mir, Heinrich, was ich kann. Nun sag mir, wie hast du es mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann, allein ich glaube, du hältst nicht viel davon. Faust möchte sich nicht zu Recht bekennen und Gretchen sagt daraufhin, das ist nicht recht, man muss dran glauben. Auch auf die Gretchenfrage, wie normal ist Deutschland hin, wurden auf der Podiumsdiskussion am 2.10. keine eindeutigen Bekenntnisse geliefert, Bekenntnischarakter aber hatte die ganze Veranstaltung schon. Die Frage nach der sogenannten Normalität Deutschlands ist, wie gesagt, in der Linken, insbesondere im letzten Jahr, Gegenstand einer Diskussion zwischen Antideutschen und Antinationalen gewesen, in der es um die Auseinandersetzung mit der Bedeutung des gegenwärtigen deutschen Nationalismus ging. Und also um die Frage, haben sich die Deutschen mittlerweile in ein ganz normales Volk verwandelt? Man will also in der Linksradikalen wissen, ist Deutschland, weil in der Tat normalisiert, als kapitalistische Nation zu kritisieren? Oder ist die spezifische Geschichte für eine Kritik des gegenwärtigen Nationalismus durchaus noch von Belang? Theoretische Präzisierungen und neue Analysen werden eingefordert, um diese Frage zu entscheiden. In diesem Zusammenhang spielt die Bewertung des Nationalsozialismus eine zentrale Rolle. Zur Entscheidung der Frage, ob Deutschland als normale, das heißt kapitalistische Nation oder hinsichtlich seiner besonderen Geschichte zu kritisieren sei, möchte ich an dieser Stelle nichts beitragen. Denn die Frage ist meines Erachtens falsch gestellt. Inwiefern die Fragestellung mit der dem Nationalsozialismus in der Debatte zugeschriebenen Bedeutung zusammenhängt, werde ich im Folgenden zeigen. Ich werde zunächst die Debatte skizzieren und daraufhin einige methodologische Anmerkungen zu Wolfgang Porths Studie Der Weg zur inneren Einheit machen, mit denen ich schließlich zeigen werde, dass die Gemeinsamkeit der Kontrahenten in dieser Bekenntnisdebatte um die Normalität Deutschlands in letzter Konsequenz in der Auffassung besteht, völkische Ideologie stehe als irrationaler Wahn in einem einfachen Gegensatz zum normalen kapitalistischen Alltag. Eine Auffassung, die, wie ich zeigen werde, an der spezifischen Qualität der deutschen Verbrechen vorbeigeht und ein wesentliches Moment postnazistischer Vergangenheitsbewältigung affirmiert. Ich komme damit zum ersten zur Vorbemerkung. In Bekenntnisdebatten führen Versuche, auf Gretchenfragen zu antworten, oft dazu, dass man den Eindruck bekommt, man wird blöder und nicht klüger. Der Versuch zu antworten kann im schlimmsten Fall also zu einer Verminderung von Erkenntnis führen. Das fällt Außenstehenden häufig auf, den Beteiligten oft selber nicht. Wenn man sich also mit der Beantwortung von Bekenntnisfragen beschäftigt, muss also eine Motivation zugrunde liegen, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Zu vermuten ist, dass die Beschäftigung mit der Frage trotz ihrer erkenntnisvermindernden Wirkung eine befriedigende Wirkung für die Beteiligten hat. Dann muss es etwas Gemeinsames geben, was die Teilnehmerinnen in der Debatte zusammenhält. Im Grunde geht es mir im Folgenden darum, dieses Gemeinsame, den Kitt, der die Kontrahenten aneinander bindet, ausfindig zu machen. Dass Bekenntnisdebatten mitunter den Effekt haben, dass man das Gefühl bekommt, danach dümmer zu sein als vorher, habe ich im Selbstversuch getestet. Im Vorfeld der Einheitsfeierlichkeiten am 3.10. gab es in Bremen ein inhaltliches Vorbereitungstreffen lokaler antinationaler und antideutscher Gruppen. Jede der Gruppen, so auch unsere, reichte ein Thesenpapier zum Thema deutscher Nationalismus ein. In unserem stand die Frage nach der vermeintlichen Normalisierung Deutschlands in ihrer Bedeutung für gegenwärtige Vergangenheitsbewältigung im Zentrum. Im Vorfeld war die interne Diskussion in unserer Gruppe außergewöhnlich konfus verlaufen. Klar war lediglich, wir wollten zeigen, dass Deutschland ganz und gar nicht normal ist, wie die Antinationalen behaupteten. Aber wie? Einige Male kapitulierten Genossinnen fast und äußerten zaghaft die Vermutung, der politische Gegner könnte recht haben. Vielleicht ist Deutschland wirklich irgendwie normal geworden. Je mehr wir versuchten, die Nichtnormalität der Deutschen zu belegen, desto normaler erschienen sie uns. Und vor lauter Eifer beweisen zu wollen, wie unnormal Deutschland ist und damit, dass der Nationalsozialismus sehr wohl der Referenzpunkt für eine Kritik des deutschen Nationalismus zu sein habe, kamen wir erstmal gar nicht auf die Idee, über die Bedeutung des Begriffs Normalität oder Normalisierung selbst nachzudenken und zu diskutieren. Schließlich stellten wir in unserem Text die Behauptung auf, dass gerade die Betonung, wie normal man sei, ein Hinweis auf den autoritären deutschen Charakter sei. Weil die Deutschen immer gerne ernst machen, bekomme zum Beispiel der WM-Spaß eine Note des Bierernsten. Besonders gefiel mir in diesem Zusammenhang der von mir formulierte Satz, hier geht es um nichts und alles zugleich, diese ideologische Form der Nicht-Ideologie ist ernst zu nehmen. Das war sehr schmissig und das fand ich gut. Wenig später aber wusste ich im Grunde gar nicht mehr, was das genau heißen sollte. Bei dem Vorbereitungstreffen stellte ein Genosse aus einer anderen Gruppe bei der Diskussion unseres Textes die Frage, was denn dann unser Problem mit Deutschland sei, warum wir da was ernst meinen, dass da was ernst zu nehmen sei, wenn wir doch nur feststellen würden, dass die Deutschen nicht feiern könnten, ohne sich aufzuführen wie eine Mischung aus Kirchenfreizeit, Jugendbande und Kinderkarnevalsverein. Ich hatte das Gefühl, er hatte recht. Irgendwas war schiefgelaufen, wir waren gescheitert und hatten das Ziel verfehlt, die gegenwärtige Gestalt deutscher Besonderheit, und das heißt ja im Grunde die Kontinuität völkischen Denkens, an aktuellen Phänomenen festzumachen. Und wir hatten im Text ja auch selber formuliert, die Sorge vor einem Vierten Reich ist im Unterschied zu der Situation Anfang der 1990er Jahre nicht mehr berechtigt. Gleichwohl war ich spontan einverstanden mit seiner Kritik und ich hatte das Gefühl, die Deutschen von heute verharmlost zu haben. Deutschland und die Deutschen waren zu normal geblieben in unserem Text. Dass ich mein Gefühl der Ratlosigkeit und die Denkhemmung, wie die Diskussion um die Normalität Deutschlands hervorrief, etwas mit der Debatte selbst zu tun hat, in gewisser Weise eine in dieser angelegte bestimmte Konfusion spiegelt, werde ich im folgenden Abschnitt an Ausschnitten aus der Debatte selbst skizzieren. Damit komme ich zum zweiten Teil, die Gretchenfrage. Die Gruppe Associazione delle Talpe aus Bremen stellte im Rahmen ihrer sehr ausführlichen Analyse die Positionen der Kontrahenten folgendermaßen dar. Zitat: Antideutsche sehen diese Normalität als Versteckspiel und Verdrängungsleistung, die gerade die Aktualität des Völkischen beweise. Die neuen Antinationalen hingegen, selbst Kritikerinnen völkischen Denkens, diagnostizieren einen echten Wandel des Nationalbewusstseins, da sich Deutschland zu einem stinknormalen, weltmarktkonkurrierenden Nationalstaat transformiere und hauptsächlich antikapitalistisch bewertet werden müsse. Antideutsche Kritik, so ihr Urteil, habe heute den Stellenwert von Skandalisierung und Sozialarbeit am Nationalgedenken. Zitat Ende. Die Associazione delle Talpe ruft beide Seiten zu theoretischen Korrekturen auf, lobt aber, die Diskutanten hätten endlich das Bedürfnis nach Abgrenzung verloren. Auch auf Indymedia wird hervorgehoben, neu sei an der Verhandlung alter Fragen, dass die Debatte solidarisch geführt würde. Im Forum Linkslang wird sich zu Wort gemeldet, Zitat: Was haltet ihr von dem Konflikt zwischen Antideutschen und Anti-Imps? Ich kann zwar keinen Nationalismus tolerieren. Doch ist Israel meiner Meinung nach das letzte Symbol gegen den rassistischen Faschismus. Deswegen sollten wir uns nicht streiten, da wir beide gegen dasselbe kämpfen. Was meint ihr? Auf der Demo am 3.10. in Bremen wehte im Übrigen keine einzige Israel-Fahne. In der Tat begegnen sich die Kontrahenten versöhnlich. Noch bemerkenswerter und zugleich auch schon vielleicht die Erklärung dafür ist, dass die Kontrahenten nur auf den ersten Blick überhaupt Kontrahenten sind. Und das wird sich am Ende zeigen. Doch zunächst möchte ich eingehen auf die Differenzen an der Oberfläche. So schreiben die autonome Antifa F aus Frankfurt und der AK Antifa Köln, beide Angehörige des bundesweiten von Top angeführten antinationalen ums ganze Bündnisses, Zitat: Über die moralische Empörung gegenüber den vergangenen nationalen Untaten fährt die Dynamik kapitalistischer Entwicklung samt ihrer nationalistischen Deutung jedenfalls hinweg wie ein Bus. Genau genommen gab es bloß nationale Sonderwege in der Entwicklung des Weltmarktes. Auch der deutsche Sonderweg war nur eine, wenn auch bemerkenswert menschenverachtende Variante der Verarbeitung der Konfliktlagen der kapitalistischen Weltmarktkonkurrenz. Für ihren Text bekamen sie von der Gruppe Sinistra meines Erachtens zu Recht den Vorwurf des Geschichtsrevisionismus und die Neokommunistinnen kritisierten, die autonome Antifa F verstehe einfach nicht, dass Auschwitz aus dem kapitalistischen Normalvollzug herausfalle und daher sehr wohl von deutschem Sonderweg zu sprechen sei. Top Berlin argumentiert weniger grobschlächtig, aber ähnlich wie ihre Genossen von der Antifa F. Weil Deutschland ein kapitalistischer Staat sei, sei Deutschland normal. Weil aber die Geschichte Deutschlands, wie die jedes anderen Staates, konkret sich darstelle und entwickle, sei Deutschland nicht normal. Und so hält das ums ganze Bündnis fest, Zitat: Auch dieser besondere Nationalcharakter ist nur eine identitätsstiftende Rationalisierung des trostlosen Verwertungszwangs des immer und überall Gleichen. Zitat Ende. Wenn also alle normal und nicht normal sind, ist das Nicht-Normalsein normal. Also ist Deutschland normal, müsste man eigentlich logisch schlussfolgern. Tun sie aber nicht, Top finden wie in fast allen Dingen, das ist halt einerseits, andererseits. Das kritisieren wiederum ihre Freunde und Gegner von INEX, die in Deutschland eben nicht nur den kapitalistischen Normalzustand kritisieren möchten. Zwar erschwere, Zitat, die Normalisierung deutscher Machtpolitik Kritik, dennoch dürfe man nicht der Suggestion erliegen, Deutschland sei eine ganz normale, aufgeklärte Nation. Man nimmt also auf den ersten Blick unterschiedliche, sagen wir mal, Haltungen ein. Auf den zweiten Blick aber zeigt sich, dass sich die Begründungen für diese unterschiedlichen Haltungen verwirrend ähnlich sind. Was ich nun an den Protagonisten der Debatte, der Gruppe Top Berlin bzw. dem Ums Ganze Bündnis auf der einen und der Gruppe INEX auf der anderen Seite zeigen werde. Erstens wird von niemandem explizit behauptet, dass Deutschland normal sei. Normal in dem Sinne, dass sich die Geschichte Deutschlands nicht wesentlich von anderen unterscheide. Also geht keiner innerhalb dieser Debatte wirklich davon aus, dass es eine reine Struktur gäbe ohne Geschichte, in der sich die kapitalistische Ordnung darstellt und durchsetzt. Zitat, so betonen Top: Die konkrete Ausformung der gesellschaftlichen Reproduktion ist immer bestimmt durch die jeweilige Geschichte des jeweiligen Staats. In Deutschland ist ein ganz entscheidender Teil die Geschichte der Nationalsozialismus. Nur sei Topp zufolge im Unterschied zu der Position von Inex mit dieser Besonderheit der Geschichte keine Kritik am deutschen Nationalismus gegenwärtig zu begründen. Inex ihrerseits gestehen zu, Zitat, die Nation im Sinne des Standortnationalismus zu analysieren ist nicht falsch, aber eine Reduktion. Topp, so ihre Kritik, sähen nur Erscheinungen des allgemeinen Prinzips und würden nicht die Eigenständigkeit der Ideologien von ihrer funktionalen Bedeutung für den Kapitalismus sehen. Topp aber sagen ihrerseits ganz deutlich, die Vorstellung von einer ökonomischen Basis, die den ideologischen Überbau bestimmt, ist falsch. Ideologien seien immer eigenständig und nicht von den Verhältnissen determiniert. Inex und Topp sind sich also einig, irgendwie. Dass sich die Begründungen ähneln, liegt nicht zuletzt an den jeweiligen rhetorischen Drehs. Der von Inex besteht in der denkfaulen Betonung, dass etwas zwar schon richtig, aber in echt noch komplexer sei. Und der rhetorische Dreh von Topp, der nicht minder erkenntnisvermindert ist, ist, dass alles einerseits andererseits ist. Die Geister scheiden sich also wesentlich an der Frage, ist der Nationalismus gegenwärtig rational motiviert, das eigene ökonomische Interesse auf dem Weltmarkt durchzusetzen, also ganz normales Verhalten der Subjekte im Kapitalismus, so wie Topp das sagen, oder ist der deutsche Nationalismus aktuell ein Furor, Zitat, der nicht mit ökonomischer Vernunft vereinbar ist, so wie Inex das behaupten. Während Inex sagen, der gegenwärtige Nationalismus sei nicht funktional auf die Standortlogik bezogen, sondern dessen Behinderung. Ergo zeigt sich im gegenwärtigen Nationalismus die Kontinuität nationalsozialistischer Ideologie im Postnazismus. Topp bestreiten lediglich, dass das momentan der Fall ist. Worin sich aber trotz unterschiedlicher Bekenntnisse letztlich alle einig sind, der Nationalsozialismus, wahlweise Exzess, Ausnahme, Gegenmodell genannt, war irrational, gemessen am Normalvollzug des Kapitalismus. Folglich sei an der Differenz von rationaler und irrationaler Motivation der Unterschied zwischen normalem und völkischem Nationalismus auszumachen. Völkischer Nationalismus könnte deshalb entstehen, weil Ideologien insgesamt relativ eigenständig seien und auch mal im Widerspruch zu der kapitalen Logik stehen könnten. Gegenüber dem heutigen Nationalismus gelte es lediglich zu entscheiden, ob er nach dem Vorbild der nationalsozialistischen völkischen Ideologie funktioniert und damit eine Kontinuität darstellt oder eben nicht. Dass man sich dazu entscheiden hat, darin sind sich Topp und Inex einig. Und, um an meine Behauptung am Beginn zu erinnern, in dieser Gemeinsamkeit liegt meiner Vermutung nach eine befriedigende Wirkung. Bei diesem Punkt möchte ich jetzt aber erst einmal stehen bleiben und einen Umweg über den deutschen Michel um das Jahr 1990 herum einschlagen. Denn wenn sich im Nachhinein fast alle einig sind, dass Anfang der 1990er Jahre zu Recht ein Viertes Reich befürchtet wurde, nun aber das Thema der Normalisierung Deutschlands auf der Agenda steht, lohnt es sich vielleicht zu gucken, wer war der deutsche Michel damals? Im nächsten Abschnitt wird es darum gehen und noch viel wichtiger um die Frage, wie lässt sich überhaupt feststellen, ob und wie sich der deutsche Michel in den 30er und 40er Jahren von dem in den Jahren der Wiedervereinigung sowie von dem von heute unterscheiden lässt. Es geht also im Folgenden um methodologische Fragen der Ideologiekritik. Dritter Teil, der deutsche Michel. Der deutsche Michel, um den es im Folgenden gehen wird, ist der Protagonist von Wolfgang Porths Studie »Der Weg zur inneren Einheit – Elemente des Massenbewusstseins BRD 1990«. Es handelt sich hier um eine auf Fragebögen basierende Untersuchung, in der Porth den Versuch unternommen hat, Zitat, »mehr Klarheit über ungewisse Aussichten zu gewinnen. Gesetzt den Fall, es käme einer, der die Deutschen zu lieben verspricht, würde er bei ihnen auf Gegenliebe stoßen?« Immer vorausgesetzt, selbstverständlich, dass es dafür die politischen Voraussetzungen und die ökonomischen Gründe gibt. Ein hässlicher Gedanke, ein böser Verdacht und obendrein keiner, den zurzeit handfeste Indizien stützen würden. Zitat Ende. Der Weg zur inneren Einheit orientierte sich an den Studien zum autoritären Charakter, die ab 1945 unter der Leitung von Theodor W. Adorno an der University of California durchgeführt wurden. Im Folgenden wird es weniger um die Ergebnisse der Port-Studie gehen, als um methodologische Überlegungen, die das Verhältnis der beiden Studien zueinander betreffen. An diesen werden bestimmte Annahmen deutlich, die meines Erachtens für die Kritik postnarzisstischer Ideologie im Allgemeinen und eine Kritik der oben dargestellten Debatte sehr wertvoll sind. Zunächst zu Fragen der Methode der Untersuchung deutscher Ideologie oder genauer zu der Frage, welche methodischen Konsequenzen sich aus der historischen Bedingtheit des Gegenstandes ergeben. Der Gegenstand sowohl der Untersuchung von Port als auch der Studien von Adorno ist die Empfänglichkeit für faschistische Propaganda. Es geht in beiden Fällen um potenzielle Faschisten. Vom potenziellen Faschisten zu reden, so Port, macht nur Sinn, wenn von einer zeitlichen Nähe des Faschismus ausgegangen werden kann. Denn ein potenzieller Nazi, der kein richtiger war oder werden kann, ist keiner. Daraus folgt, während es die Studien zum autoritären Charakter 1945 mit dem potenziellen Nazi zu tun hatten, der nach dem Sieg über Deutschland gerade in Deckung gegangen war, musste hingegen Port aufgrund des zeitlichen Abstands zwischen den beiden Untersuchungen die Wiederkehr des Faschismus logisch als in naher Zukunft wiederkehrend setzen. Der Abstand von 45 Jahren zwischen den Studien lässt damit die Potenzialität zeitlich in unterschiedliche Richtungen zeigen. Port setzte die Annahme, dass es in naher Zukunft zum Faschismus kommen werde, aus methodischer Notwendigkeit, um die Annahme der Existenz einer Anfälligkeit für faschistische Propaganda, also seinen Gegenstand, überhaupt sinnvoll überprüfen zu können. Nicht um die zukünftige Gestalt des richtigen Nazis vorherzusagen, sondern um die gegenwärtige Gestalt des Potenziellen auszumachen. Ich betone dies deshalb, weil diese Bestimmung an die Reflexion auf den historischen Gehalt des Untersuchungsgegenstandes gebunden ist. Dass Port nämlich für seine Umfrage nicht einfach die Fragen der Skalen der Studien von Adorno übernehmen konnte, hängt nicht nur damit zusammen, dass diese in den USA durchgeführt worden sind. Wichtiger noch ist die Annahme, dass sich die Gestalt mit der Zeit wandelt und der gleiche Gegenstand, also der potenzielle Faschist 1945, an anderen Merkmalen zu erkennen ist als 1990. In dieser Hinsicht nimmt Port ein Verhältnis zur Gegenwart ein, welches Walter Benjamin als das des historischen Materialisten folgendermaßen fasst. Zitat: Dieser definiert gerade die Gegenwart, in welcher jeweils Geschichte geschrieben wird. Diese Gegenwart ist, so seltsam das klingen mag, der Gegenstand einer Prophetie. Dieselbe verkündet also nichts Künftiges. Sie gibt nur an, was die Glocke geschlagen hat. Diesen Begriff der Gegenwart findet man bei Turgot präzis gefasst. Bevor wir, schreibt er, uns über einen gegebenen Stand der Dinge haben informieren können, hat er sich schon mehrmals verändert. So erfahren wir immer zu spät von dem, was sich zugetragen hat. Und daher kann man von der Politik sagen, sie sei gleichsam darauf angewiesen, die Gegenwart vorherzusehen. Die Gegenwart bedarf demnach, Benjamin zufolge, der Kunst der Deutung. Weder sie selbst noch ihr Verhältnis zur Vergangenheit ist unmittelbar an den Tatsachen ablesbar. Diese geschichtsphilosophische Annahme liegt auch Ports Studie zugrunde. Wer zum Beispiel, so Port, 1980 ahnte, dass die Anti-AKW-Bewegung ein Jahr später in eine Massenfurcht vor Kernwaffen münden würde, hätte 1980 gerade nicht nach dem Interesse für Kernwaffen fragen dürfen, sondern die frei flottierende Projektivität zu erkunden gehabt oder die Bereitschaft dafür, sich in ein Gefühl tödlicher Bedrohung zu versetzen. Daraus folgt für die Aufstellung des Fragebogens die Michel-Skala, der potenzielle Faschist würde eher an der Zustimmung zu besonders bekloppten Aussagen zu erkennen sein, als an seinen manifesten Ausländerhass. Die Sätze der Michel-Skala sind demgemäß so hirnrissig formuliert, dass nur bei sehr gutwilliger und umständlicher Interpretation der Sätze eine Spur von objektiver Wahrheit herauszulesen sein würde. Die Anwendung von Vernunft auf die Einzelsätze sollte also weitgehend verunmöglicht werden. Diese Sätze, zu denen die Befragten ihre Zustimmung oder Ablehnung auf einer Skala von -3 bis +3 bewerten sollten, lauteten unter anderem: Wichtige Lehren muss man stets mit Leiden bezahlen. Kein normaler Mensch könnte jemals einen guten Freund oder nahen Verwandten kränken wollen. Obwohl es vielleicht übertrieben klingt, manchmal sind Tiere die besseren Menschen. Die Michel-Skala enthält insgesamt 55 Sätze. Diese waren nicht im luftleeren Raum erfunden worden, sondern Ergebnis einer Verbindung von Ports Analyse der Ereignisse der vorhergehenden Jahre, Spekulationen und der Voruntersuchung, in der eine Testskala einem Probelauf unterzogen wurde. Die Auswertung der Testskala hatte ergeben, dass es eine extrem hohe Zustimmung zu dem Satz gab, äußere Schönheit ist bei einem Menschen oft nur das Zeichen für Eitelkeit, für innere Kälte und Leere. Die Idiosynkrasie gegen Schönheit verbindet, so stellt Port dar, mehrere faschistoide Züge. Und diese mehrere, also es sind wirklich mehrere und ich kann die jetzt nicht ausführen, ich werde mich jetzt im Folgenden auf einen beschränken. Und dieser eine betrifft die Unfähigkeit, Begehrenswertes in der Außenwelt libidinös zu besetzen. Wer nicht lieben kann, weder sich noch ein Objekt, dem bleibt die Abwehr des Begehrens in der Umwandlung zum Hass. So muss, Zitat Port, einer, der von einer schönen Person nicht entzückt sein oder sich verlieben kann, in der Schönheit nichts als den Stachel sehen, der ihm Schlimmeres bewusst macht als die eigene Hässlichkeit, nämlich seine eigene Unfähigkeit, die Welt zu genießen. Port unterstellt dem deutschen Michel von 1990 auf Grundlage der Voruntersuchung diese Disposition als Kern des Michel-Syndroms. Die extrem hohe Zustimmung, echte Persönlichkeit sei wichtiger als Schönheit, erlaube, so Port, keine andere Interpretation, als dass in der Bevölkerung die Disposition dafür bestehe, ein Warnsystem nach dem Schema, Zitat, wir sind umzingelt von Feinden und müssen sie ausrotten, zu entwickeln. Aus einer Disposition allein aber ergibt sich noch nicht zwingend etwas anderes. Die Disposition ist eine, wenn auch von Port begründete Unterstellung, ein Indiz, welches auf die tatsächliche Virulenz eines Warnsystems lediglich hinweist. Der Beweis, dass diese Unterstellung zutrifft, besteht im Nachweis des Warnsystems. Die Anwendung der Michel-Skala sollte in Anschluss an die Voruntersuchung schließlich beantworten, ob das zu der Disposition gehörige Warnsystem ausfindig gemacht werden konnte. Das Ergebnis war ja. Auf den Subskalen für Zwang, Macht, Unterwerfung, Gegenfreiheit in jeder Form und Missgunst, Futterneid wurden derart hohe Werte erzielt, dass zweifelsfrei daraus geschlossen werden konnte, dass kein inhaltlich begründeter Widerstand gegen ein konventionelles autoritäres Regime von den Deutschen organisiert werden würde. Nicht zu beweisen war, dass diese sich dafür einsetzen würden, sicher aber war, sie hätten nichts dagegen. Hier kommt nun zum Tragen, dass Port, wie von mir dargestellt, aus methodischen Gründen nicht nur einen Faschismus in naher Zukunft setzen musste, sondern seinen forschungsleitenden Annahmen auch die Ergebnisse der Studie zum autoritären Charakter zugrunde legte. Nicht aber, dass er diese Ergebnisse umstandslos übernahm. Der Wert von Adorno für Ports Studie bestand darin, dass in dieser in gewisser Weise das Ergebnis der Transformation des empirisch anzutreffenden Nazis in einen potenziellen zum Gegenstand hatte. Port hingegen hatte umgekehrt die Setzung machen müssen, dass eine erneute Umwandlung des Potenziellen in einen tatsächlichen Nazi bevorstehen würde. Diese spekulative Setzung begründete sich also in der Anerkennung der historischen Existenz des Nationalsozialismus und der von Adorno vorgenommenen Untersuchung von autoritären Charakteren als eine den Nazis verwandten, aber zugleich auch von diesen abweichenden Formen spezifischer psychischer Konstellationen. Die Verwandlung des potenziellen Nazis wurde von Port nicht als beliebig aufgefasst. Um eine Verwandlung von etwas in etwas anderes zu erkennen, braucht es etwas Drittes, was gleich oder ähnlich ist, was aber nicht unbedingt unmittelbar in unterschiedlichen, zu vergleichenden Phänomenen zu erkennen ist. Daher auch die Notwendigkeit der Deutung. Gesetzt den Fall, es handelt sich beim deutschen Michel um einen potenziellen Nazi, dann wäre davon auszugehen, dass er sich zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich zur Welt verhält, aber Dynamiken folgend, die vergleichbar sind mit denen, denen die richtigen Nazis folgen. Ein Vergleich unterschiedlicher Symptome setzt voraus, dass der Weg, auf dem sie entstanden sind, sich nicht grundsätzlich unterscheidet, sonst macht der Vergleich keinen Sinn. Die Gesetze der Verwandlung sind in der Untersuchung von Port meines Erachtens implizit mit der Struktur psychischer Dynamiken begründet, die Adorno in seinen Studien feststellen und auf die Port sich stützen konnte. Deutet Port die Ablehnung von Schönheit als Indiz, So findet damit nämlich eine unbewusste Dynamik Berücksichtigung, welche Adorno in den Studien zum autoritären Charakter als funktionalen Charakter des Antisemitismus beschreibt. Und dieser besteht in der, man könnte sagen, relativen Eigenständigkeit vom realen Objekt des Hasses. Also vielleicht erinnert ihr euch, als ich am Anfang im vorherigen Teil die Debatte dargestellt habe, war der funktionale Charakter und die relative Eigenständigkeit von Ideologie da auch wichtige Begriffe. Und dass diese nun aber quasi eigentlich eine umgekehrte Bedeutung haben als bei Adorno, das wird sich jetzt im Folgenden zeigen. Also was bedeutet der funktionale Charakter des Antisemiten, der in der relativen Eigenständigkeit vom realen Objekt des Hasses besteht? Das, was der Antisemit hasst, ist, Zitat Adorno, nicht so sehr von der Natur des Objekts wie von den psychischen Bedürfnissen und Trieben des Objekts abhängig. Das Feindbild des Antisemiten hat mit den Eigenschaften des realen Objekts wenig bis nichts zu tun, sondern der Wahn repräsentiert die innere Welt, die projektiv nach außen gewendet wird. Zitat Adorno, unsere Beispiele für den funktionalen Charakter des Antisemitismus deuten in eine Richtung. Das Vorurteil bezieht sich seinem eigentlichen Inhalt nach, wenn überhaupt, nur oberflächlich auf die spezifische Natur seines Objekts. Und zwar aus demselben Grund möchte ich behaupten, warum der Michel 1990 Schönheit hasst. Aufgrund der Unfähigkeit, die Außenwelt libidinös zu besetzen. Jochen Bruhn weist darauf hin, dass das Programm der NSDAP nicht vollständig umgesetzt wurde. 1920 hieß es darin, die Partei, Zitat, bekämpft den jüdisch-materialistischen Geist in und außer uns. Die Wahnvorstellung eines jüdisch-materialistischen Geistes ist demgemäß nicht unbedingt für den Nazi verortbar. Der Nazi spürt ihn überall auf, sogar in sich selbst. Denn es heißt ja, in und außer uns. Der Vernichtungswunsch macht von sich aus keinen Halt, wenn das eine Objekt vernichtet ist. Es drängt zum nächsten. Eben weil sich der Hass des Antisemiten weder unbedingt auf reale Eigenschaften dieser Objekte noch auf imaginierte spezifische Objekte richten muss. Deshalb genügt auch nicht, die Verfolgten einzusperren oder so zuzurichten, dass sie nicht mehr vom Volkskörper abweichen. Vielmehr repräsentiert das im Wahnsystem erstellte Objekt nicht Abweichendes, sondern die Abweichung selbst. Und diese Abweichung ist nach Möglichkeit in jedem Objekt, das heißt als Nicht-Ich, auffindbar. Und zwar auch gerade an dem, was am eigenen fremd vorkommt. Die Austauschbarkeit der Hassobjekte hat eine stabilisierende Funktion für das Wahnsystem. Denn die Gefahr einer Kollision von Wahn und Realität wird minimiert. Treten Irritationen auf, verliert der projektive Hass seine Glaubwürdigkeit. Und das heißt, büßt das Objekt seinen realistischen Charakter für den Wahnsinnigen ein, kann er nicht ungestört wahnsinnig sein. Der Abstand des Wahns zum realen Objekt ist Bürge für dessen realistischen Eindruck, nämlich dass der Antisemit sich selber glauben kann, was er denkt. Gerade der Kontakt mit Realität drängt dazu, diesen realistischen Eindruck wiederherzustellen, mit dem Ziel, das Wahnsystem geschlossen zu halten. Gelingt dies nicht, tritt eine Krise des autoritären Subjekts ein. Denn, Zitat Port, der reine Wahn setzt, außer bei ganz Verrückten, Verhältnisse voraus, unter denen man sich ihn leisten kann. Ein Hypochonder wird schnell seine eingebildete Krankheit vergessen, wenn er eine richtige bekommt. Trifft also der Wahn auf Realität, in der seine Sehnsüchte entsprechende Äquivalente finden, nimmt der Wahn somit eine andere Bedeutung und Form an. Daher sind bei Port die Differenz zwischen potenziellem und richtigen Faschisten sowie die Annahme, dass sich unter dem Eindruck der Veränderung der politischen Bedingungen die Symptome der Anfälligkeit für Propaganda verändern, so relevant. Die Situation unter Einbeziehung der Realität, die Totalität des Wahnsystems herzustellen, setzt voraus, dass sich der Hass auf reale Äquivalente seines phantasmatischen Objekts trifft und auch wenn der Wahn selbst nicht an diese gebunden ist. Das Verhältnis von Wahn und gesellschaftlichen Bedingungen ist demnach entscheidend für die Frage der Umsetzbarkeit, für den historischen Punkt, an dem der Wahn seinen Drang, die Unterschiedenheit der Welt von den eigenen Gedanken aufzuheben, realisieren kann. Um die Gedanken zu bewahren, braucht es also Taten. Das, was sich am Wahnsystem umsetzen lässt, ist dann nicht länger Element des Wahns, sondern Realität. Oder besser, in der Tat nicht mehr von dieser zu unterscheiden. Beispiel: Die Idee einer jüdischen Weltverschwörung, aus der sich ergibt, die Juden müssten umgebracht werden, ist wahnhaft. Nicht alles am Wahn lässt sich umsetzen. Realisiert wird in diesem Fall nicht die Verschwörung, wohl aber die Ermordung. Schafft sich der Antisemit ein Bild des verfolgten Objekts, geformt nach dem Vorbild seiner eigenen Triebregungen, können als wahnhaft die darin enthaltenen Wünsche bezeichnet werden, die sich nur in der Vorstellung erfüllen. Als Wahn kann sich der Wunsch nach Verfolgung in der Vorstellung erfüllen, in der Fantasie verfolgt zu werden oder selbst zu verfolgen. Letztere Fantasie des Verfolgungswunsches wurde von den Deutschen in der Realität umgesetzt. Triebbefriedigung fand nicht nur in der Vorstellung, sondern in der äußeren Realität statt. Die Umsetzung zielte also darauf, den Wahn realitätsgerecht werden zu lassen. In diesem Fall ist der Wahn nicht länger einfach nur irrational, sondern die Realisierung bediente sich rationaler Mittel. Damit ist diese nicht bloße Wahnvorstellung gewesen, es handelte sich nicht um die Verwechslung von Realität und Fantasie, sondern um die Herstellung einer Realität, in der diese ununterscheidbar sind. Auf diesen Punkt der Aufhebung von Differenz selbst zielt totalitärer Wahn. Das ist das, was ich damit am Anfang meinte, als ich gesagt habe, es geht nicht darum, das Abweichende zu verfolgen, sondern die Abweichung selber, also die Differenz selber. Zitat Port: Während auch das furchtbarste Massaker einmal ein Ende hat, hat das Konzentrationslager keines. Insofern man dort nicht einfach niedergemetzelt wird, sondern dort lebt, um zu sterben, ist das Konzentrationslager die logische Vernichtung des Unterschieds von Leben und Tod. Tagebucheintragungen wie diese: Keiner ist imstande, einem anderen zu helfen, die Leichen bleiben auf den Betten liegen, neben den Lebenden oder Halbtoten. Lebende und Tote, alles vermischt. Es gibt keine Grenzen zwischen den einen und den anderen, fast keinen Unterschied. Wenn Hannah Levi Haas schreibt, dass man im KZ die Lebenden und die Toten verwechselt, so heißt dies nicht, dass die Lebenden und die Toten sich bloß zum Verwechseln ähneln, sondern dass sie wirklich verwechselt worden sind. Im KZ war der Tod kein abrupter Einschnitt, sondern eine Angelegenheit von zeitlicher Dauer. Diese Dauer wiederum stiftet Verhältnisse, Beziehungen, Regelmäßigkeiten, die wir Ordnung, Normalität oder Alltag nennen. Vierter Teil, Szenenwechsel. Am 13.10. verließen 70% der Zuschauerinnen bereits vor Schluss der Inszenierung Rechnitz der Würgeengel von Elfriede Jelinek schimpfend den Saal des Düsseldorfer Theaters Zentral. Die Regieassistentin wurde angespuckt. Das Stück, so war in der Frankfurter Rundschau zu lesen, verhandelte den Kannibalen von Rothenburg auf der Folie der Massaker an jüdischen Gefangenen 1945. Als eine Schauspielerin die Überlegung, wie sich Leichenberge technisch am geschicktesten unter der Erde verstauen ließen, mit der Bemerkung verbindet, hierbei handele es sich um die gleiche Technik wie das Planen einer Tourismusanlage, knallte das, so die FR, wie ein Peitschenhieb. Weniger die Vorstellung einer Tourismusanlage allein für sich genommen, noch die Erinnerung an die Leichenberge an sich auf der anderen Seite erregte vermutlich Anstoß, sondern die Verbindung von beidem. Also die Verknüpfung von Freizeitgestaltung und Shoah, heute und gestern, ganz normalem postnazistischem Alltag und nationalsozialistischen Verbrechen, hergestellt durch den Verweis auf die Verwendung der gleichen Technik. Der Skandal wurde hervorgerufen durch die Aussage, dass in scheinbar derart unterschiedlichen Sachen Gleiches steckt. Technik, Planung, Rationalität, und es diesbezüglich zwar einen Unterschied im Ergebnis, Tote oder Tourismusanlage, nicht aber einen in der Anwendung rationaler Mittel gibt. Was zeigt sich, wenn die Vorstellung Aggression hervorruft, der Vorgang der Planung der Tourismusanlage sei nicht wesentlich verschieden von dem zur Erreichung des Ziels Tod den Juden? Daran ist die befriedigende Wirkung der gegenteiligen Vorstellung abzulesen. Die Idee, die nationalsozialistischen Verbrechen hätten nichts mit Kalkül und Verstand, wäre man sich nicht selbst zuletzt täglich bedient zu tun, sondern Ausdruck eines Exzesses, sie sind demnach nicht alltäglich, nicht normal, irrational motiviert gewesen. Die Aggression des Publikums verweist auf ein konstitutives Moment postnazistischer Vergangenheitsbewältigung. Denn die ganz normalen Deutschen heute, die wie der Michel in Potts Studie, keine Nazis sind und Führer und NS-Staat wirklich nicht wiederhaben wollen, identifizieren sich mit dem heutigen Deutschland in Abgrenzung zur Vorgeschichte. Die Abspaltung der Vergangenheit verbirgt die Ideologie der gegenwärtigen, von der Geschichte gereinigten Nation. Postnarzisstischer Nationalismus schöpft also unter anderem seinen Sinn daraus, die heutige Nation als genesen von der Vergangenheit zu definieren und damit Normalsein zu attestieren. Und das bedeutet, sich im Gegensatz zur pathologischen Vergangenheit zu setzen. Deutsche Normalität im Gegensatz zur nationalsozialistischen Vorgeschichte zu setzen, um sich als Nachgeschichte Sinn zu verleihen, ist ein altbekanntes Muster. Ein wesentliches Moment von diesem ist, Gleiches zu verhandeln, als handele es sich um Gegensätze. Pohrs Untersuchung zeigt, dass es der Deutung bedarf, um zu zeigen, dass sich Gleiches als Unterschiedliches zeigen kann und dass Pohr auch die Gründe dafür angibt, warum das so ist, welche Gesetze hier wirken. Er zeigt eine Verbindung zwischen dem ganz normalen Michel und seinem Verhältnis zur Schönheit und dem Wunsch nach Vernichtung, den er mit den Nazis teilt. Im Unterschied zu diesen lebt der deutsche Michel als potenzieller unter anderen historischen gesellschaftlichen Bedingungen, was bedeutet, dass das Michels Warnsystem als Warnsystem in ein anderes Verhältnis zur Realität gerückt ist als das der Deutschen im Nationalsozialismus. Völkischer Wahn zeigt sich also nicht unbedingt in explizit völkischem Wahn und das bedeutet, seine Symptome erfordern eine Deutung, die Einsicht, dass sich Gleiches in anderer Form zu anderer Zeit anders Ausdruck verschafft, auch in sehr unscheinbaren, durchaus normalen Vorstellungen. Fünfter Teil und letzter. Relativ eigenständig heißt erstmal gar nichts oder funktional ist nicht gleich rational. Die methodologischen Grundsätze von Pohrs Studie sind meines Erachtens für eine Kritik postnarzisstischer Ideologie verallgemeinerbar, also für den Versuch herauszufinden, inwiefern im gegenwärtigen Deutschland völkisches Denken Kontinuität hat. Mit ihnen lässt sich begründen, dass in diesem Zusammenhang die Frage nach Normalität oder nicht total ungeeignet ist und Erkenntnis systematisch verstellt. Die Kategorie der Normalität eignet sich nicht, wenn man sie mit dem Ziel verwendet, zu konstatieren, ob das postnarzisstische Deutschland normal oder nicht normal ist. Unmöglich ist es, mit dieser Kategorie der Normalität Potentialität zu denken und das heißt, auf die Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten der Transformation autoritärer Charaktere zu reflektieren und die Fähigkeit zu haben, Symptome zu deuten. Damit hängt zusammen, dass die Kategorie der Normalität für eine Kritik postnarzisstischer Ideologie deshalb unbrauchbar ist, weil sich mit ihr der funktionale Charakter des Antisemiten nicht denken lässt. Die relative Eigenständigkeit vom Objekt bedingt, dass aus dem Fehlen von klassischen Hassobjekten im Weltbild an sich noch kein eindeutiger Befund für eine Einschätzung der ideologischen Lage abzuleiten ist. In der aktuellen linksradikalen Normalitätsdebatte wird hingegen die Frage postnarzisstischer Ideologie oft danach entschieden, ob expliziter Rassismus, Antisemitismus, völkisches Denken manifest vorhanden sind. So hielt der AK 2009 in seinem Aufruf zur Demo in Leipzig gegen die Einheitsfeierlichkeiten 2009 fest, dass bis heute, Zitat, in großen Teilen der Bevölkerung bis heute rassistische, chauvinistische und antisemitische Einstellungsmuster herrschen und leitet daraus das Bekenntnis ab, Deutschland sei nicht normal. Die autonome Antifa F nun konstatiert dasselbe, kommt aber zu einem anderen Schluss. Es gäbe, Zitat, in der sogenannten bürgerlichen Mitte einen anderen, nämlich völkisch-rassistischen, offen antisemitischen und geschichtsrevisionistisches Konzept nationaler Identität. Gleichwohl aber, so die Antifa F, habe der gegenwärtige, richtige Nationalismus damit nichts zu tun. Die modernen Deutschen kalkulierten ganz nüchtern. Während also der AK 2009 ein in der Tat stichhaltiges Indiz zum Beweis erklärt, ziehen die autonome Antifa F und der AK Antifa Köln aus dem Indiz den Schluss, es sei keines. Die Gegenwart auf die Transformation nationalsozialistischer Ideologie zu prüfen setzt, so habe ich im Vorangegangenen gezeigt, voraus, dass die Bedeutung von Potentialität ernst genommen wird. Was nicht gleichbedeutend damit ist, sie der Realität einfach zu unterstellen, sondern es geht darum zu begründen, warum man unterstellt. Die gegenwärtige Debatte geht vom Gegenteil aus. Ausgangspunkt ist bei allen der Umgekehrte, wie bei der Studien von Pohrt und Adorno. Nicht Potentialität, nicht die Untersuchung der ideologischen Voraussetzungen der Möglichkeit der Umsetzung von Wahn in Realität, sondern die Annahme, dass es so etwas wie einen normalen und einen nicht normalen Nationalismus gäbe. In der Fixierung auf die manifesten Ideen der Nationalisten gerät das Gesetz der Verschiebung manifester, wahnhafter Ideen aus dem Blick und damit wird der nicht normale Deutsche zum durchgeknallten, nicht an die Zweckrationalität des kapitalistischen Alltags angepassten Irren. Auf der Suche nach dem Michel folgt man einem imaginären Steckbrief des Nazis, den man aus der Geschichte schon kennt und der im Grunde nicht mehr recht in die Gegenwart zu passen scheint und daher vielleicht der Vorstellung von den völkischen Nationalisten Züge des regressiven Irrationalen verleiht. Ich denke, das verstellt den Blick. Hier wird eine Vorstellung aufgerufen, die rationales Verhalten per se für ein Kriterium hält, zu entscheiden, ob völkischer Wahn vorliegt oder nicht. An den gegenwärtigen Nationalismus wird die Frage gestellt, handelt es sich hier um die Irrationalität des deutschen Vernichtungswahns oder um kalkulierendes rationales Verhalten, mit dem versucht wird, sich in der Konkurrenz nach vorne zu bringen. Diese Entgegensetzung stellt, wie gesagt, meiner Einschätzung nach eine Gemeinsamkeit von antinationalen und antideutschen Positionen in der Normalitätsdebatte dar. In solidarischer Zusammenarbeit wird dabei ausgeblendet, was auch in Düsseldorf Anstoß erregte. Nämlich, dass die nationalsozialistischen Verbrechen zwar eine wahnhafte Regression waren, einen Zivilisationsbruch darstellten, aber der Regress eben nicht einfach aus dem kapitalistischen Normalvollzug rausfiel, sondern sich gerade mit planmäßiger, technischer und organisatorischer Rationalität realisierte, sich Mitteln des Fortschritts bediente. Die Rationalität fand eine Fortsetzung im Wahn. Zitat: Es ist die planmäßige, technische und organisatorische Rationalität dessen, was jeglicher Vernunft spottet und prinzipiell unbegreiflich ist, wodurch sich der Faschismus von allen vorangegangenen, auch grausamen und terroristischen Gesellschaftsformationen unterscheidet. Die barbarische und wahnhafte Regression bezieht genau aus dem Fortschritt der Produktivkraft im Begriff von Zivilisation ihre apokalyptische Macht. Zitat Port war das. Darin, nicht in der irrationalen Wahnhaftigkeit allein, liegt der Grund, warum sich dem Denken, selbst Ratio, der Gegenstand letzten Endes entzieht. Es handelt sich hier nicht um einen Wahn im klassischen Sinne, der sich per Definitionem als Wahn von der Realität unterscheiden muss und auf den Gegensatz Rationalität versus Irrationalität angewiesen ist. Unbegreiflich ist an den nationalsozialistischen Verbrechen, dass die hier stattgefundene Verwandlung von Wahn in Realität den Gegensatz von Wahn und Realität, Rationalität und Irrationalität selbst aufhob. Und auf diese Qualität ist Vernunft nicht anwendbar. Verstanden an ihr werden kann aber sehr wohl ihre Bedeutung als Grenze derselben. Gerade das, also dass nicht in der Irrationalität, sondern in der realen Aufhebung der Differenz von Irrationalität und Rationalität das Unbegreifliche der nationalsozialistischen Verbrechen besteht, wird in der momentanen Debatte ausgeblendet. Man beruhigt sich hingegen bei dem Gedanken, dass das Spezifische deutscher Ideologie in ihrer Irrationalität zu finden sei und der nicht normale Nationalismus daran leicht zu erkennen sei. Damit hängen meiner Meinung nach auch die jeweiligen Begründungen der Auffassung zusammen, warum die nationalsozialistischen Verbrechen nicht erklärbar seien. Diese Vorstellung findet Ausdruck in der Entgegensetzung von relativ eigenständigen und funktionalen Charakter von Ideologien. Zur Erinnerung: Das ganze Bündnis vertritt die Ansicht, Nationalismus sei das Instrument zur Herstellung einer Einheit von Staat, Kapital und Bevölkerung, mit der versucht werde, die vom Kapitalismus produzierten Krisen zu bewältigen. Im Extremfall führe das zum Nationalsozialismus. Ursachen seien dafür letztlich nicht anzugeben, da sich die Entstehung dysfunktionaler, relativ eigenständiger Ideologien prinzipiell nicht erklären lasse. Marx sei, so das ums ganze Bündnis, im Kommunistischen Manifest zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Kapitalismus auf die Durchsetzung des blanken Profitinteresses hinauslaufe. Denn, so das ums ganze Bündnis, immer noch befänden sich Reste der eigenständigen Ideologien in der Weltgeschichte, die die Durchsetzung instrumenteller ökonomischer Interessen blockieren. Aber für die Bewertung des deutschen Nationalismus sei das ohnehin unerheblich, denn, hier ist man sich seiner Sache sicher, der gegenwärtige Nationalismus habe funktionalen Charakter, woraus der Schluss gezogen wird, dass die Kritik daher, Zitat, nicht die Exzesse dieser Gesellschaftsordnung, sondern ihre selbstverständlichen Voraussetzungen, aus denen jene Exzesse immer wieder entstehen und die darum nicht weniger skandalös sind. Gegenstand ist die bürgerlich-demokratische Vergesellschaftung als solche. Inex hingegen befinden, der Nationalismus habe zwar eine Funktion des habe zwar eine Funktion des Nationalstaates für die kapitalistische Standortkonkurrenz, aber darin erschöpfe er sich nicht. Er sei vielmehr dysfunktional. Und daraus folgt für Inex, Zitat, der Wille zur Gemeinschaft und die Abgrenzung gegen andere sind wohl eher psychologisch zu erklären als mit dem Kapitalismus. Denn die Gesamtgesellschaft auf ein leitendes Prinzip zurückzuführen, verkennt ihre Dynamiken und macht blind für Entwicklungen, die sich nicht oder nur schwer aus diesem leitenden Zusammenhang erklären lassen. Es geht, so Inex, um die Intentionen der Einzelnen, die eher psychologisch zu erklären seien, denn auf einen gesellschaftlichen Funktionszusammenhang zu beziehen seien. Nichts anderes aber behaupten Topp, zumindest in Bezug auf Antisemitismus und völkischen Nationalismus. Nun ist es sicher so, dass innerhalb der jeweiligen Positionen über diese Gemeinsamkeiten darüber hinaus wichtige Unterschiede sind, aber meine Frage war ja, was bedeutet diese Gemeinsamkeit, die ich herausgearbeitet habe? Es ging mir also nicht darum zu belegen, inwiefern die eine oder andere Antwort auf die Frage, wie normal ist Deutschland, falsch ist. Vielmehr habe ich versucht zu zeigen, dass bereits die Frage bestimmte Vorstellungen voraussetzt, die dazu führen, dass in den Antworten etwas nicht gedacht werden kann. Und das verleiht der Debatte ihren Bekenntnischarakter und ist meines Erachtens eine wesentliche Ursache für ihre befriedigende Wirkung. Die geteilte Behauptung, Ideologie am Maßstab ihrer normalen kapitalistischen Funktionalität erkennen zu wollen, rückt den antisemitischen Vernichtungswahn und seine ideologischen Nachfolger in den Rang eines archaischen Erbes, welches relativ eigenständig und daher nicht funktional und daher nur als abweichendes Verhalten, als Marotte, psychologisch erklärbar sei. Ein rätselhafter Rest der Vergangenheit, der, da momentan angeblich dysfunktional, nicht in Bezug gesetzt werden kann zu den gegenwärtigen deutschen Verhältnissen. Was bei Topp und Inex dabei rausfällt, ist die Reflexion darauf, dass gerade das Unbegreifliche darin liegt, dass mittels Rationalität, Verfahren, Kalkül, Logik, Organisation, Technik der Vernichtungswahn in die Tat umgesetzt wurde, ohne dass es dafür einen einsehbaren Grund gäbe. Der Nationalsozialismus wird so von Antinationalen wie Antideutschen à la Inex als pathologisches Relikt aus der Vergangenheit wahrgenommen, welches als regressives Moment im historischen Fortgang prinzipiell von der Geschichte geheilt werden könnte. Dieser Fortschrittsglaube wird damit auf gesellschaftliche Verhältnisse angewendet, deren Dynamik ermöglichte, dass die Deutschen grundlos die Shoah verübten und die dadurch, zumindest aus der Sicht der Kritikerin, nicht vernünftiger werden, weil sie nach wie vor bestehen. Zitat Port: Der Umstand, dass man die Vernunft in der Geschichte stets unterstellen muss, wenn man sich mit Gesellschaftstheorie beschäftigt, führt leicht dazu, dass man die unterstellte Vernunft mit der Realität verwechselt. Vielen Dank. Ja, danke ich dir erstmal für deinen schönen Vortrag und ich würde direkt ohne großartig.